Zur Verurteilung der anachronistischen Machenschaften der USA und des südkoreanischen Regimes für die Stationierung von THAAD in Südkorea nahmen jüngst der stellvertretende Vorsitzende des Zentralen Präsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner, der Vorsitzende der Gesellschaft der Japan-Koreaner für Frieden und Wiedervereinigung und der Vorsitzende des Zentralen Präsidiums des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan jeweils eine Stellung.